Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuce-Ideologie-Studiengruppe veröffentlichten am 3. August eine gemeinsame Erklärung und verurteilten darin die räuberischen USA, die den sogenannten Jupiter-Plan erarbeiteten und beschlossen, ein Laboratorium für biologische und chemische Waffen, das die tödlich giftigen Bakterien mit sehr hoher Sterblichkeit erforscht, in Südkorea einzurichten.